Labyrinth einer Stadt in der Nacht. Und die Hoffnung zerrinnt auf ein bisschen Schlaf. Sehnsuchtsvoll irrt mein Blick übern Glanz. Und er streicht jenes Schild, das da lügt von Geborgenheit. Umfängt säuberlich des Hotels Leinen Crew. Aufgebahrt warte ich auf den Schlafvollzug. Zwischen zwei Flaschen Geist Mutter Seelen allein. Lern ich, was es heißt, Gast der Sommer zu sein. Morgens um 7:30 fragt das Mädchen an, wie ich geschlafen hab, ob was fehlt, so dann. Nachts in diesem Haus.